Das Vorbereitungskomitee der japanischen Präfektur Gunma für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung und zum 75. Geburtstag von Feldherrn Kim Jong-il wurde gebildet. Das Komitee beschloss, mit verschiedenen kulturellen Veranstaltungen den 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung und den 75. Geburtstag vom Herrn Kim Jong-il bedeutungsvoll zu feiern. Und das Vorbereitungskomitee der japanischen Stadtpräfektur Kyoto für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung wurde jüngst gegründet.